Moskau ist groß und hektisch. Die russische Hauptstadt ist berühmt für ihre ewigen Staus auf den vielspurigen breiten Straßen, für ihren Lärm und ihren Stress. Doch wer in dieser Großstadt Ruhe sucht, der wird sie auf dem Friedhof beim Neujungfrauenkloster finden. Der Lärm der Stadt verebbt. Der Fluss Moskwa macht zwischen Weiden eine Biegung. Goldschimmernde Zwiebeltürme und ziegelrote Bastionen füllen unerwartet das Bild. Das ist das Neujungfrauenkloster, ein Ort im Ort, ein irgendwie verzaubertes Unikat. Zu einem Spaziergang über diesen Friedhof lade ich Sie gerne ein. Mein Name ist Julia Smilga. Früher lag das Kloster im Süden der Stadt Moskau und verteidigte die Stadtgrenze. Heute gehört es bereits zum Zentrum und ist nur ein paar U-Bahn-Stationen vom Roten Platz entfernt. Diese grüne Oase mitten in Moskau ist aber nicht nur ein Ort der Abgeschiedenheit. Hier sind die Großen des Landes begraben. Bei einem Kloster beigesetzt zu werden, das galt frommen Russen schon immer als eine große Auszeichnung für ein gerechtes irdisches Leben. Und so wurden bei dem reichen Neujungfrauenkloster seit seiner Gründung im 16. Jahrhundert besonders verdienstvolle Nonnen und Priester beigesetzt. Im 19. Jahrhundert kamen dazu Generäle des Napoleonkriegs, Künstler oder Schriftsteller. So liegen auf dem Friedhof Nikolai Gogol und Anton Tschechow. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts reichte der alte Friedhof nicht mehr aus. Die Grabflächen mussten erweitert werden. 1922 ließen die Bolschewiki das reiche Neujungfrauenkloster schließen. Den Friedhof haben die neuen Machthaber noch mehr vergrößert und zur sowjetischen Nekropole erklärt. So entstand hier ein prominenten Friedhof, ein populärer Beerdigungsort für die Sowjetelite. Der Friedhof, noch keine 100 Jahre alt, erzählt russische und sowjetische Geschichte in einer einzigartigen Verbindung. Politiker, Dichter, Romanciers, Balletttänzer, Musiker, Sänger und Schauspieler liegen hier. Der Gang zwischen den Gräbern führt vom ersten russischen Präsidenten Boris Jelzin über das Grab von Raisa Gorbatschowa bis zur letzten Ruhestätte des im Friedhof an der Kremlmauer unerwünschten Generalsekretärs Nikita Chruschtschow, nur um einige prominente Personen zu nennen. In der Sowjetzeit durften nur die Angehörigen den Friedhof betreten, denn nach Nikita Chruschtschows Tod 1971 fürchtete man politische Demonstrationen an seinem Grab. Seit Michail Gorbatschows Perestroika Ende der 80er Jahre ist der Friedhof für alle geöffnet. Gleich an der Kreuzung von zwei zentralen Alleen, rechts vom Grab Boris Jelzins in Form und Farbe der russischen Flagge, steht ein weißes orthodoxes Kreuz mit zwei waagrechten und einem schrägen unteren Kreuzarm. Die roten Linien auf der marmornen Oberfläche wiederholen nur auf den ersten Blick die Kreuzform. Wer diese Linien länger betrachtet, entdeckt, dass sie den Seiten und dem Steg eines Cellos nachempfunden sind. Hier liegt der Cellist und Dirigent Mstislav Rostropowitsch, jener russische Künstler, dessen Leben am deutlichsten die Rolle und die Stellung eines Künstlers in der sowjetischen Diktatur symbolisiert. Dieses Bild hat sich für immer eingeprägt. Am 11. November 1989, zwei Tage nach dem Fall der Berliner Mauer, saß Mstislav Rostropowitsch inmitten des Trubels am Checkpoint Charlie und spielte tief in sich versunken Bach. Als ein persönliches Dankgebet dafür, dass die Hälften seines zwischen Ost und West geteilten Lebens wieder zusammengefügt wurden. Um mich herum standen etwa 30 Menschen. Ich spielte ganz besonders fröhliche Musik von Bach, C-Dur-Suite, D-Dur-Suite und S-Dur-Suite, und die Menschen hörten mir zu. Dann habe ich ihnen gesagt, wissen Sie, wir empfinden jetzt eine solche Freude. Aber denken Sie daran, dass viele Menschen mit dem Wunsch, diese Mauer zu überqueren, hier ihr Leben gelassen haben. Ich möchte jetzt zum Andenken an diese Menschen die Sarabande in D-Moll spielen. Und ich erinnere mich an das Gesicht eines jungen Deutschen. Er stand in der ersten Reihe, er hatte eine Brille. Und zum Ende der Sarabande habe ich gesehen, dass er geweint hat, ohne die Brille abzusetzen. Und da habe ich verstanden, dass alles, was wir da machten, richtig war. Das war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Glücklich zu sein und andere glücklich zu machen, das war eine besondere Gabe von Mstislav Rostropowitsch. 1927 wurde er in Baku geboren. Er musizierte mit Dmitri Schostakowitsch, Svetoslav Richter oder Emil Gilels. In den 1960er Jahren begann schließlich seine internationale Karriere. Man bewunderte ihn wegen seines fühligen Tons und seiner klaren rhythmischen Prägung. Mstislav Rostropowitsch und seine Frau Galina Wischniewskaja, Primadonna des Bolschoi-Theaters, waren immer gern gesehene Gäste auf westlichen Bühnen. Doch 1971 kommt es zu einem dramatischen Einschnitt. Das Künstlerehepaar gewährt dem Regimekritiker Alexander Solschenizyn Asyl. Der Staat rächt sich mit Arbeits- und Ausreiseverbot. 1974 verlassen Rostropowitsch und Wischniewskaja schließlich die Sowjetunion. Später wird ihnen die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt. Obwohl mit Leib und Seele Russe, zerbrach Rostropowitsch nicht daran. Er suchte seine Heimat in der Welt. Als langjähriger Leiter des National Symphony Orchestra in der USA brachte Rostropowitsch Amerikanern und Europäern Schostakowitschs Musik nahe. Er spielte sein Cello auf dem arktischen Eis, auf dem Bergpfad in Kuba und vor dem Moskauer Weißen Haus, als er 1991 während des Augustputsches nach Russland flog, um die neugeborene Demokratie zu verteidigen. Er half russischen Kindern mit zahllosen Gesundheitsfonds und Musikprojekten. Doch die ihm angebotene russische Staatsbürgerschaft hat Rostropowitsch nicht wieder angenommen. Am 29. April 2007 wurde er auf dem Neujungfrauenfriedhof neben dem Grab Boris Jelzins beigesetzt, mit dem er persönlich befreundet war. 5 Jahre später, im Dezember 2012, wurde neben ihm seine Frau Galina Wischniewskaja bestattet. Der Weg führt weiter, vorbei an Grabdenkmälern sowjetischer Generäle in voller Montur. Am Ende der Allee ist ein monumentales Grabmal aus schwarzem und weißem Marmor. Hier liegt Nikita Chruschtschow, der in die Geschichte als der Mann mit dem Schuh und Verursacher der Kubakrise 1962 einging. Chruschtschow ist der einzige Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der nicht an der Kremlmauer begraben wurde. Das liegt daran, dass er 1964 infolge eines Parteiputsches abgesetzt wurde und nicht als erster Parteisekretär, sondern als einfacher Rentner starb. In der Nähe von Chruschtschow, an einer Seitenallee nähe der Klostermauer, stößt man auf ein ungewöhnliches Grabmal. Auf einer glatten schwarzen Granitplatte steht eine hohe Metallsäule, die von der Büste eines Geigers gekrönt wird, der sein Instrument unter dem Kinn hält. Das ist das Grab von David Oistrakh. Thank you. Als David Oistrakh 1974 im Alter von 66 Jahren starb, wollten die Lobeshymnen kein Ende nehmen. Denn er war bereits zu Lebzeiten zur Legende geworden. Er war Geiger, aber kein Paganini, kein Hexenmeister, kein Selbstdarsteller. Von Oistrakh ging eine tiefe Ruhe aus, gepaart mit großer Natürlichkeit im Umgang mit Musik und Menschen. Er entlockte seinem Instrument eine bis dahin nie gekannte Klangfülle, die bis in jede einzelne Note hineinreichte. Ja. 1908 in Odessa geboren, war Oistrakh in seiner Heimat bereits in jungen Jahren eine Berühmtheit. In Westeuropa wurde er durch den Gewinn des ersten Preises beim Eugène-Isaïe-Wettbewerb 1937 in Brüssel bekannt. Der Sieg zog eine Konzertserie in belgischen und holländischen Städten nach sich. Oistrakh trat auch in Paris und in London auf, mit sensationellem Erfolg. In Moskau wurde Oistrakh wie ein Staatsheld gefeiert. Sein Porträt war in der Pravda abgedruckt. Denn der Siegeszug der sowjetischen Geigenschule war der beste Propagandaerfolg für die sowjetische Regierung. Stolz und voller Hoffnung kehrte Oistrakh damals nach Moskau zurück. Doch damit war seine Weltkarriere zunächst beendet. Stalin genügte es, dass die ganze Welt jetzt von der Überlegenheit des sowjetischen Ausbildungssystems in Sachen Musik überzeugt war. Oistrach durfte seitdem nur in der Sowjetunion konzertieren und sollte überhaupt froh sein, dies als ein freier Mensch tun zu dürfen, statt als Gefangene in einem Arbeitslager. Denn die Zeit seines größten Triumphes fiel in die Periode des schlimmsten stalinistischen Terrors. Menschen verschwanden wegen eines unvorsichtigen Wortes, wegen eines Witzes oder nur aufgrund einer anonymen Denunziation. Erst viele Jahre später erzählte Oistrach seinen Freunden, welche Angst er damals in Moskau ausgestanden hatte, trotz aller Auszeichnungen und Anerkennungen. Ich weiß noch zu gut, wie jedermann in Moskau Nacht für Nacht befürchten musste, verhaftet zu werden. Damals, 1937, blieb nur unsere Wohnung und die gegenüber von den Verhaftungen verschont. Alle anderen Bewohner sind Gott weiß wohin verschleppt worden. Jede Nacht habe ich das Schlimmste befürchtet und für diesen Fall warmes Unterzeug und etwas zu essen bereitgestellt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir durchgemacht haben. Jede Nacht zu lauschen und zu warten, ob sie an der Tür pochen, ob ein Auto vor der Haustür anhält. Eines Nachts sahen wir das schwarze Auto kommen. Wohin wollten sie? Zu uns oder zu den Nachbarn? Unten schlug die Haustür und der Aufzug setzte sich in Bewegung. Er stand auf unserer Etage still. Wie gelähmt horchten wir auf die Schritte. Vor welcher Tür machen sie Halt? Eine Ewigkeit verging. Dann hörten wir sie an einer anderen Wohnungstür klingeln. Seit diesem Abend weiß ich, dass ich kein Kämpfer bin. Thank you. Der Westen sah Oistrach erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Konzerte in Paris und London in den 50er Jahren waren ein sensationeller Erfolg. Danach war Oistrach stets ausgebucht. Konzerte im Westen und in der Sowjetunion, Lehrtätigkeit am Moskauer Konservatorium, weit über 100 Platteneinspielungen und später Dirigententätigkeit. Ein Grund für dieses rastlose Künstlerleben war auch politischer Natur. David Oistrach eignete sich als glänzendes kulturelles Aushängeschild der Sowjetunion. Darunter litt der Künstler zeitlebens. Während einer Konzerttournee starb David Oistrach 1974 in Amsterdam an einem Herzinfarkt. Er wurde nur 66 Jahre alt. Zurück auf der zentralen Allee bleibt man bei einem markanten Grabdenkmal stehen. Ein Mann aus Marmor sitzt entspannt auf dem ebenfalls marmornen Sofa, ein Fuß auf dem anderen, der rechte Arm auf der Kopflehne, der linke ans Herz gedrückt. Es ist der Sänger Fjodor Schalapin, der russische Bass Nummer 1. Der Mann, der als Zar Boris in der Mussorgsky-Oper Boris Godunov Paris für immer eroberte und die ganze Welt von der russischen Oper überzeugte. Boris Godunov wurde die Paraderolle des russischen Bassbaritons. Eine Oper, die ihre heutige Popularität auch dieser Sängerlegende verdankt, Schalapins außergewöhnlichen stimmlichen und darstellerischen Qualitäten. Ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда, и рад бежать, да некуда, душа сгорит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко станет. Что молотом стучит в ушах упреком и проклятьем и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глазах. Он там, что это, там? В углу колышется, растет, лизится, прошит и стонет. Чух-чух! Не я твой лиходей. Чух-чух, дитя! Не я! Нет, не я! Воля народа! Чур! О, чур, дитя, чур! Nahezu überall auf der Welt ist er als Boris aufgetreten. In Paris, an der Mailänder Scala, am Covent Garden Theatre in London, an der New York Metropolitan Opera. Seit 1922 trat er ausschließlich im Westen auf. Obwohl Schalapin die Revolution der Bolschewiki 1917 zuerst begrüßte, überwogen bald für ihn die Nachteile. Durch die Revolution verlor Fjodor Schalapin sein ganzes Vermögen. Sein Haus wurde jede Nacht durchsucht. Der Geheimdienst hoffte bei ihm, verstecktes Gold und Edelsteine zu finden. Einmal konfiszierten die Revolutionäre im Namen der Republik das ganze Silberbesteck und seinen gesamten Weinvorrat. Nach einem Gastspiel im Ausland fasste Fjodor Schalapin einen Entschluss. Ich habe begriffen, dass ich im Ausland ruhiger und unabhängiger existieren kann, ohne ständig Rechenschaft ablegen zu müssen, ohne wie ein Schüler immer fragen zu müssen, darf ich, ist es erlaubt. Doch alleine wollte ich nicht auswandern, meine Familie sollte mit. So versuchte ich, die Machthaber davon zu überzeugen, dass meine ständigen Auftritte im Ausland von großem Nutzen für die junge sowjetische Republik sein werden. Man wird staunen, was für große Sänger im kommunistischen Russland ein glückliches Leben führen können. Zu meinem Erstaunen hat der Trick funktioniert. Und schon bald hatte ich die offizielle Erlaubnis, das Land zusammen mit meiner Familie zu verlassen. Am frühen Morgen des 29. Juni 1922 bestieg Fjodor Schalapin das Schiff gen Westen. Er kaufte sich kein Rückticket und sah seine Heimat nie wieder. Fjodor Schalapin starb 1938 in Paris. Erst 1984 wurden seine Gebeine hierher auf den Friedhof verlegt. Der 5. März 1953 ist ein historischer Stichtag in der sowjetischen Geschichte. Josef Stalin stirbt. In Moskau herrscht tagelang der Ausnahmezustand. Hunderte werden zu Tode getrampelt, während Tausende Abschied nehmen von ihrem Geliebten, Vater aller Völker. Am selben 5. März, fast zeitgleich mit dem sowjetischen Diktator, stirbt in seiner Moskauer Wohnung der Komponist Sergei Prokofjew. Sein Tod wird von der Öffentlichkeit nicht bemerkt. Zu Prokofjews Beisetzung konnte seine Frau nur ein paar Topfpflanzen auftreiben. Wegen Stalins Beerdigung waren alle Blumenläden in Moskau leer gekauft worden. Thank you. Sergei Prokofjews Grab, eine bescheidene schwarze Granitplatte, befindet sich unweit vom Denkmal von Fjodor Schalapin. Wie Schalapin verließ auch Sergei Prokofjew das sowjetische Russland. 6 Monate nach der Machtübernahme der Bolschewiken emigrierte er nach New York. Dort spielte er als Pianist bald in der Carnegie Hall und erhielt von Beginn an glänzende Kritiken. Wegen seiner revolutionären Interpretationen galt er als ein musikalischer Bolschewik, obwohl er in Wirklichkeit nichts weniger war als das. Doch anders als Fjodor Schalapin entschied sich Sergei Prokofjew 1937 zur Rückkehr in die Sowjetunion. Die Gründe erklärte der Komponist in einem Brief an seinen Freund Vernon Duke so: Politik ist mir egal. Ich bin Komponist. Vom Anfang bis zum Ende. Jede Regierung, die, kaum dass die Tinte auf dem Notenpapier trocken ist, das Werk in den Druck gibt und jede von mir komponierte Note aufführt, jede solche Regierung passt mir. In Europa müssen wir uns die Füße wund laufen, bis eine Aufführung zustande kommt. Wir passen Impresarios ab, wir machen Werbung für unsere Werke. In Russland kommen Sie selbst zu mir und ich schaffe es einfach nicht, alle Aufträge zu erfüllen. Prokofjew lockten nicht nur die materiellen Privilegien und üppigen Honorare, die ihm Stalins Kulturfunktionäre anboten. Wichtiger war ihm jedoch die künstlerische Herausforderung und die Möglichkeit eigener Verwirklichung. Die Rechnung ging zunächst auf. In der Sowjetunion hat Sergei Prokofjew die ersehnte Anerkennung bekommen. Hier hat er seine berühmtesten Werke geschrieben. Das Ballett Romeo und Julia, die Kantate Alexander Newski und die Suite Peter und der Wolf. »1948, etwa 10 Jahre nach seiner Rückkehr, ändert sich jedoch die Lage des Vorzeigeemigranten, und zwar existenziell. In einem Parteibeschluss vom Februar 1948 wird er mundtot gemacht, indem er zum formalistischen und damit volksfeindlichen Komponisten abgestempelt wird. Seine Musik sei künstlich und volksfremd, lautete der Parteibeschluss des Zentralkomitees aus dem Jahr 1948.« Auch Schostakowitsch, Chatschaturian und viele andere namhafte Komponisten wurden desselben beschuldigt. Was diese Parteikritik in der Realität für einen Künstler bedeutete, daran erinnerte sich oft der Cellist Mstislav Rostropowitsch. Nach diesem Parteibeschluss wurde die Aufführung der Werke von Prokofjew und Schostakowitsch verboten. Da aber allein das Kultusministerium befugt war, Werke in Auftrag zu geben und Honorare zu zahlen, blieben die Komponisten mittellos. Bei solchen dekadenten Komponisten konnte der Staat keine Musik bestellen. Ich wohnte damals bei Prokofjew auf seiner Datscha und erinnere mich, wie er mir eines Morgens kummervoll sagte: Slava, ich muss Ihnen gestehen, ich habe nicht mal Geld zum Frühstück. Die ein Jahr später erfolgte politische Rehabilitation hatte für Prokofjew keine nennenswerten kreativen Auswirkungen mehr. Zu sehr war der Künstler psychisch und physisch angeschlagen. Ein schwerer Sturz hinterließ bleibende Schäden. Sergei Prokofjew wurde nur 61 Jahre alt. Die letzte Ruhestätte von Dmitri Schostakowitsch auf dem Neujungfrauenfriedhof zu finden, ist nicht ganz einfach. Sein Grab ist am Ende des Friedhofs, mitten in einer schmalen seitlichen Allee. Auf der langen rotbräunlichen Granitstele stehen neben den Komponistennamen 4 Noten: D, S, C, H. Das ist ein musikalisches Motiv, das Dmitri Schostakowitsch mehrmals in seiner Musik verwendete, wenn er sich selbst bezeichnen wollte. Die Noten DSCH stehen für seine Initialen in deutscher Schreibweise. Schostakowitsch musste oft in seine Musik Chiffren verwenden. Nicht von ungefähr wird Dmitri Schostakowitsch gerne als Gewissen des russischen Volkes bezeichnet. Ein Genie, das dazu gezwungen war, der Macht zu dienen und dabei die Gabe besaß, in seiner Musik die Wahrheit zu sagen. Eine Musik voller Tragik, Hass und Spott. Jede Premiere seiner Sinfonien war ein Fest. Und jedes seiner Werke malt ein Klangporträt des sowjetischen Zeitalters, berauscht von den großen Ideen der Revolution und von kleinbürgerlicher Glückssuche, begeistert von unerhörten wissenschaftlichen und sozialen Experimenten, bedrückt von dem Diktat der Selbstaufopferung für die Heimat, von Angst und Hass. Es gibt von Schostakowitsch das 8. Streichquartett, in dessen 5 Sätzen er sich gewissermaßen privat offenbart. Das musikalische Monogramm DSCH wurde zum Hauptthema des 8. Quartetts. Es ist ein erschütternd tragisches autobiografisches Zeugnis. Schostakowitsch schrieb dazu in einem Brief an seinen Freund Isaac Glickmann: Ich schrieb das Quartett, das für niemanden Nutzen hat und ideologisch daneben liegt. Ich dachte daran, dass nach meinem Tod wohl niemand ein Werk zu meinem Gedächtnis komponieren wird. Daher beschloss ich, ein solches Werk selber zu komponieren. Im Quartett verwende ich Themen aus meinen Werken wie der Symphonie Nummer 1, Symphonie Nummer 8, Cellokonzert und Lady Macbeth. Anspielungen finden sich auch auf Wagner und Tschaikowski. Also eine Art Mischmasch. Die Pseudotragik dieses Quartetts liegt darin, dass ich beim Komponieren so viele Tränen vergoss, wie Urin nach einem halben Dutzend Bieren. Der leichte Wind lässt die letzten Blätter von den Bäumen fallen. Es ist kalt und leer am Neujungfrauenfriedhof in Moskau. Chinesische Touristen, die sehr oft diesen Friedhof wegen zahlreicher Gräber kommunistischer Führer besuchen, sind auch längst verschwunden. Nachkommen der Begrabenen sieht man hier nicht oft. Viele haben keine oder sie wohnen längst im Ausland, wie Kinder und Enkelkinder von Sergei Prokofjew und Fjodor Schalapin. Der Staat kümmert sich um ihre letzten Ruhestätten. Unser Spaziergang durch den Neujungfrauenfriedhof wurde nun gleichzeitig zum Exkurs in die Musikgeschichte Russlands im 20. Jahrhundert. Wenn man an all die verstorbenen Künstler denkt, die wir besucht haben, fällt eine Gemeinsamkeit auf. Kein einziger Lebensweg war glücklich und wolkenlos. Das tragische 20. Jahrhundert in Russland hat den Schicksalen seinen Stempel aufgedrückt. Und trotz all der Miseren, Gefahren und gar der Verfolgung haben diese Künstler Enormes zum Musikruhm Russlands und der Welt beigetragen. Das war Klassik Plus von heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Smilga.